PS, dieses Hörspiel im Rahmen unseres Programmschwerpunkts 80 Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg können Sie unter oe1.orf.at 7 Tage nachhören. Und unter oe1.orf.at/literatur finden Sie auch Informationen zu all unseren Hörspielen.